NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute mit der Sonnabend-Story. Rainer Bock liest Auszüge aus Roland Barths kürzlich auf Deutsch erschienenem Tagebuch der Trauer. Als Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker gehört Roland Barth zu den originellsten Köpfen Frankreichs im 20. Jahrhundert. Bücher wie »Mythen des Alltags«, »Die Lust am Text« oder »Fragmente einer Sprache der Liebe« haben sehr nachhaltig Eindruck hinterlassen, nicht nur auf die akademischen Diskussionen bis weit in die 1990er Jahre, sondern auch in der Kunst, immer da, wo sich Reflexion, Mode und Lifestyle begegnen. Dass Barth beispielsweise den Citroën DS als neue Göttin des Bürgertums titulierte, war in den 1960er Jahren neu. Heute wissen wir längst, dass wir über die Analyse von Manufaktumprodukten und Bionade ein sehr genaues Gesellschaftsbild unserer Gegenwart entwerfen können. Die Rede vom Tod des Autors geht übrigens auch zurück auf einen gleichnamigen Text von Roland Barth. Und wie viel unendliche und überflüssige Diskussionen er damit hervorgerufen hat, sollte man ihm keinesfalls anlasten. In einem seiner letzten Bücher, Die helle Kammer, Bemerkung zur Fotografie, beschäftigte er sich auch mit dem Tod seiner Mutter, zu der er sein Leben lang eine besonders innige Beziehung pflegte. Henriette Barth starb 1977 im Alter von 84 Jahren. In Die helle Kammer beschreibt Roland Barth ein Bild seiner Mutter als fünfjähriges Mädchen, wie sie in einem Wintergarten steht, beschreibt, wie nebenbei, auch das Scheitern aller Theorie, mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig werden zu können. Aus dieser Zeit stammen auch Tagebuchaufzeichnungen, die in diesem Jahr erstmals auf Deutsch veröffentlicht worden sind. Sie umfassen den Zeitraum vom 26. Oktober 1977 bis zum 15. September 1979. Hören Sie Auszüge aus Roland Barths Tagebuch der Trauer, gelesen von Rainer Bock. 6. November. Wartet des Sonntagmorgens. Allein. Erster Sonntagmorgen ohne Sie. Ich empfinde den Zyklus der Wochentage. Ich stehe vor der langen Reihe der Tage ohne Sie. 6. November. Ich habe gestern einige Dinge begriffen. Die Bedeutungslosigkeit dessen, was mich beschäftigt hat. Einrichtung, Bequemlichkeit der Wohnung, Geplauder. Und sogar manchmal Gelächter mit den Freunden, Projekte etc. Meine Trauer ist die um eine Liebesbeziehung und nicht die um eine Lebensorganisation. Es wird mir klar durch die Liebesworte, die mir ins Bewusstsein aufsteigen. 9. November. Taumelnd nehme ich meinen Weg durch die Trauer. Unaufhörlich, unveränderlich kehrt der glühende Punkt wieder. Die Worte, die sie mir im Todeskampf zuhauchte. Abstrakter und infernalischer Brennpunkt des Schmerzes, der mich überwältigt. Mein Roland. Mein Roland. Ich bin da. Du sitzt unbequem. Reine Trauer, die nichts mit der Veränderung des Lebens, der Einsamkeit etc. zu tun hat. Streifen, Aufklaffen der Liebesbeziehung. Immer weniger zu schreiben, zu sagen. Höchstens das. Aber das kann ich niemandem sagen. 10. November. Man wünscht mir Mut. Doch die Zeit des Mutes war die Zeit, in der sie krank war, in der ich sie pflegte und ihr Leiden, ihre Traurigkeiten sah, in der ich meine Tränen verbergen musste. In jedem Moment war eine Entscheidung zu treffen, ein Gesicht aufzusetzen, und darin lag der Mut. Jetzt soll Mut heißen, leben wollen. Und davon hat man eher zu viel. 11. November. Einsamkeit, das heißt, niemanden haben, dem man sagen kann, ich bin um so und so viel Uhr wieder da. Oder dem man am Telefon sagen kann, so, da bin ich wieder. 15. November. Es gibt eine Zeit, in der der Tod ein Ereignis ist, ein nahendes und insofern mobilisiert, interessiert, Spannung weckt, aktiviert, lähmt. Und dann ein Tag, an dem er kein Ereignis mehr ist, sondern nur noch eine Dauer, kompakt, belanglos, ungenannt, öde, endgültig. Wahre Trauer ist zu irgendeiner narrativen Dialektik außerstande. 16. November. Überall, auf der Straße, im Café, sehe ich jetzt jeden einzelnen Menschen unter dem Aspekt des unvermeidlichen Sterbenmüssens, also als Sterblichen im strengen Sinne. Und nicht weniger deutlich sehe ich, dass sie es nicht wissen. 16. November. Manchmal Anfälle von Wünschen, zum Beispiel nach einer Reise nach Tunesien. Doch das sind Wünsche aus der Zeit vorher, gleichsam anachronistisch. Sie kommen von einem anderen Ufer, aus einem anderen Land, dem Land von einst. Heute ist dieses Land flach, öde, fast ohne Wasserstellen und lächerlich. 21. November. Immer diese schmerzende, weil rätselhafte, unverständliche Diskrepanz zwischen meiner Fähigkeit, mühelos Konversation zu machen, mich zu interessieren, zu beobachten, zu leben wie vorher und den Stichen des Kummers. Zusätzliches Leid darüber, dass ich nicht desorganisierter bin. Aber vielleicht leide ich an einem Vorurteil. 28. November. Kalt, Nacht, Winter. Ich bin im Warmen und doch allein. Und ich sehe ein, dass ich mich daran gewöhnen muss, ganz selbstverständlich in dieser Einsamkeit zu sein, zu handeln, zu arbeiten. Begleitet von, behaftet mit der Präsenz der Abwesenheit. 29. November. Erkläre Assé in einem Monolog, wie chaotisch, erratisch mein Kummer ist, insofern er sich gegen die geläufige und psychoanalytische Vorstellung der Trauer sperrt, die der Zeit unterliegt, sich dialektisch auflockert, verzehrt, arrangiert. Mein Kummer war nicht sogleich läuternd, im Gegenteil. Er vergeht nicht. Worauf Assé antwortet, das eben ist die Trauer. Damit macht er sich zum Subjekt des Wissens, der Reduktion. Ich leide darunter. Ich kann es nicht ertragen, dass man meinen Kummer reduziert, dass man ihn verallgemeinert. Das ist, als wenn man ihn mir stähle. 3. Dezember. Nach und nach entziehe ich mich der Konversation und leide darunter, dass man glaubt, ich miede sie aus Verachtung. Bonnier, vermittelt über Joseph, verkörpert ein starkes und im Übrigen kluges System von Werten, Codes, Verführungen, Stilen. Doch in dem Maße, wie dieses System konsistent ist, fühle ich mich davon ausgeschlossen. Deshalb kämpfe ich allmählich nicht mehr, ziehe mich zurück, ohne Rücksicht auf mein Image. Es beginnt mit einem Desinteresse an der Welt der Gesellschaft. Erst ganz sacht, dann radikaler. Mit dieser Entwicklung vermischt sich nach und nach das wehmütige Verlangen nach dem, was für mich lebendig ist. Maman! Und zuletzt falle ich in ein Kummerloch. 29. Dezember 1977. Das Unbeschreibliche meiner Trauer kommt daher, dass ich sie nicht hysterisch äußere. Ganz eigentümliches, gleichmäßig andauerndes Unbehagen. 1. Januar 1978. Heftiger, andauernder Kummer. Ständig gereizt. Die Trauer wird schlimmer, wird tiefer. Zu Beginn hatte ich seltsamerweise eine Art Interesse daran, die neue Situation, die Einsamkeit zu erforschen. 8. Januar. Alle Welt ist sehr nett. Und trotzdem fühle ich mich allein. Als Verlassener. 16. Januar 1978. Nicht mehr viele Aufzeichnungen, aber Verzweiflung, andauerndes Unbehagen, unterbrochen von Anfällen jäher Verzweiflung. Heute Verzweiflung. Über Unbehagen schreibt man nicht. Alles macht mich gereizt. Ein Nichts weckt in mir das Gefühl der Verlassenheit. Ich kann die anderen, den Lebenswillen der anderen, die Welt der anderen nicht ertragen. Hingezogen zu einer Entscheidung über einen Rückzug, weit weg von den anderen. Ertrage die Welt von I nicht mehr. 22. Januar 1978. Ich habe keine Lust auf Einsamkeit. Aber ich brauche sie. 12. Februar 1978. Belastendes, unangenehmes, entmutigendes Gefühl eines Mangels an Großzügigkeit. Ich leide darunter. Ich kann nicht anders, als das mit dem Bild Mamans in Bezug zu setzen, die so vollkommen großzügig war. Und sie war es, die zu mir sagte, »Du bist gut.« Ich glaubte, als sie gestorben war, ich würde diesen Tod mit einer Art vollkommener Güte sublimieren, mit dem Verzicht auf alle Kleinlichkeit, Eifersucht, Eitelkeit. Und nun werde ich immer weniger edel, großmütig. 16. Februar 1978. Heute Morgen noch immer Schnee und im Radio deutsche Lieder. Wie trostlos. Ich denke an die Tage, an denen ich krank war, nicht zur Schule ging und das Glück hatte, morgens mit ihr zusammen zu sein. 18. Februar 1978. Trauer. Ich habe erfahren, dass sie unveränderlich und sporadisch ist. Sie vergeht nicht, weil sie nicht andauernd ist. Wenn die Unterbrechungen, die zerstreuten Sprünge von einem äußeren Reiz, einer Belästigung durch die mondäne Gesellschaft herrühren, wächst die Depression. Wenn solche Veränderungen, die das Sporadische ausmachen, sich hingegen der Stille, der Innerlichkeit nähern, geht die Verletzung der Trauer in ein höheres Denken über. Trivialität der Unruhe ist ungleich der Noblesse der Einsamkeit. 18. Februar 1978. Ich glaubte, der Tod Mamans würde aus mir einen Starken machen, dem die mondäne Gesellschaft gleichgültig wird. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich bin noch anfälliger. Normal für ein Nichts im Zustand der Verlassenheit. 6. März 1978. Mein Mantel ist so trist wie der schwarze oder graue Schal, den ich mir ständig umlege. Mir scheint, dass Maman das nicht geduldet hätte, und ich höre ihre Stimme, wie sie mir sagt, ich solle ein bisschen Farbe tragen. Zum ersten Mal nehme ich daher einen farbigen Schal. Schottenmuster. 23. März 1978. Seit Wochen habe ich das immer wieder bestätigte Verlangen, die Freiheit jenseits aller Verzögerungen wiederzugewinnen, mich an das Buch über die Fotografie zu setzen. Das heißt, meinen Kummer in ein Schreiben einzubauen. Ich glaube, und es scheint sich zu bestätigen, dass das Schreiben in mir die Stockungen des Affekts verwandelt, die Krisen dialektisch auflockert. 2. April 1978. Was habe ich zu verlieren, nun, da ich den Grund meines Lebens verloren habe? Den Grund, um jemanden Angst zu haben. 1. Mai 1978. Denken und wissen, dass Maman für immer ganz und gar tot ist. Ganz und gar ein Gedanke, zu dem man sich zwingen muss, bei dem man sich nicht lange aufhalten kann, heißt Buchstabe für Buchstabe buchstäblich und gleichzeitig denken, dass auch ich für immer ganz und gar tot sein werde. Es ist also in dieser Trauer, dieser Art der meinigen, eine radikale und neue Zähmung des Todes. Denn während das Wissen vom Tod vorher nur ein erborgtes, unbeholfenes, von den anderen, der Philosophie etc. herrührendes war, ist es nun meines. Es kann mir kaum mehr Leid zufügen als meine Trauer. 10. Mai 1978. Die Einsamkeit, in die mich Mamans Tod stürzt, erstreckt sich auch auf Gebiete, mit denen sie gar nichts zu tun hatte, die meiner Arbeit. Ich kann keine Angriffe, Verletzungen lesen, die sich auf solche Bereiche beziehen, ohne mich hundserbärmlich einsamer, verlorener zu fühlen als zuvor. Verlust der Rückendeckung, auch wenn ich sie, solange sie da war, niemals direkt in Anspruch genommen habe. 18. Mai 1978. Mamans Tod, vielleicht das einzige in meinem Leben, das ich nicht neurotisch aufgenommen habe. Meine Trauer war nicht hysterisch, kaum wahrnehmbar für die anderen, vielleicht weil die Vorstellung, sie zu theatralisch auszuspielen, mir unerträglich gewesen wäre. Doch hätte ich, hysterischer, meine Depression hervorgekehrt, mich gegen alle Welt abweisend gezeigt, den sozialen Umgang eingestellt, wäre ich zweifellos weniger unglücklich gewesen. Und ich sehe, dass die Nicht-Neurose nicht gut, nicht richtig ist. 25. Mai 1978. Solange Maman lebte, das heißt mein ganzes bisheriges Leben lang, war ich aus Angst, sie zu verlieren, in der Neurose. Jetzt, das ist es, was die Trauer mich lehrt, ist diese Trauer sozusagen mein einziger nicht-neurotischer Zug. Als ob Maman als letztes Geschenk den schlechten Teil von mir, die Neurose, fortgenommen hätte. 28. Mai 1978. Die Wahrheit der Trauer ist ganz einfach. Jetzt, da Maman tot ist, treibt es mich zum Tod. Nur die Zeit trennt mich noch von ihm. 5. Juni 1978. Jedes Subjekt, das wird immer klarer, handelt mit dem Ziel, bemüht sich darum, anerkannt zu werden. Was mich betrifft, war ich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, als Maman starb, anerkannt durch die Bücher. Doch seltsamerweise, vielleicht falsch, habe ich das dunkle Gefühl, dass ich mir jetzt, weil sie nicht mehr da ist, erneut Anerkennung verschaffen muss. Nicht dadurch, dass ich ein weiteres Buch schreibe. Der Gedanke, wie bisher weiterzumachen, von Buch zu Buch, von Vorlesung zu Vorlesung, erschien mir sofort tödlich, weil das absehbar bis zu meinem Tod so weitergehen würde. Daher meine gegenwärtigen Bemühungen um Demission. Ehe ich mit Weisheit und Stoizismus den übrigens nicht absehbaren Gang des Werkes wieder aufnehme, muss ich spüre es deutlich, dieses Buch zu Maman schreiben. In gewissem Sinne ist es auch so, als müsste ich Maman Anerkennung verschaffen. Das ist das Motiv des Denkmals. Aber für mich ist das Denkmal nicht das dauerhafte, ewige, zu tief gründet meine Lehre im Alles vergeht, auch die Gräber sterben, sondern ein Akt, ein Aktiv, das Anerkennung erringt. 12. Juni 1978. Während der ganzen Zeit der Trauer, des Kummers, so hart, dass ich nicht mehr weiter kann, ich nicht darüber hinwegkommen werde, etc., funktionierten ungestört gleichsam unerzogene Gewohnheiten des Flirtens. der kleinen Vernachtheiten weiter. Ein ganzer Diskurs des Begehrens, des »Ich liebe dich«, das im Übrigen sehr schnell wieder verflog und sich wieder auf jemand anders richtete. 15. Juni. Alles fing sehr bald wieder an. Es kamen Manuskripte, Anfragen, Geschichten von diesen und jenen, und jeder verfolgt erbarmungslos seine kleine Forderung nach Liebe, nach Anerkennung. Kaum war sie gestorben, betäubt mich die Welt mit dem »Es geht weiter«. 24. Juni 1978. Für die innere Trauer gibt es kaum Zeichen. Sie ist die Vollendung der absoluten Innerlichkeit. Alle weisen Gesellschaften haben hingegen die Veräußerlichung der Trauer vorgeschrieben und kodifiziert. Der Missstand der unseren liegt darin, dass sie die Trauer leugnet. 9. Juli 1978. Beim Verlassen der Wohnung zur Reise nach Marokko entferne ich die Blume, die dort steht, wo Maman krank lag. Und erneut ergreift mich unsagbare Angst vor ihrem Tod. Vergleiche Winnicott. Wie wahr, die Angst vor dem, was bereits stattgefunden hat. Aber noch merkwürdiger, und was nicht wiederkehren kann. Und genau das ist die Definition des Endgültigen. Nationalbibliothek, 29. Juli 1978. Brief Prousts an André Bonnier nach dem Tod seiner Mutter 1906. Proust erklärt, er könne Glück nur in seinem Kummer finden, fühlt sich aber schuldig, weil er wegen seiner schlechten Gesundheit für seine Mutter Quelle von Sorgen war. Wenn mich dieser Gedanke nicht fortwährend zerreißen würde, fände ich in der Erinnerung, im Weiterleben, in der vollkommenen Übereinstimmung, in der wir lebten, eine mir unbekannte Süße. Brief an Georges Delory, der gerade seine Mutter verloren hatte, 1907. Ich kann Ihnen jetzt eines sagen. Sie werden Glücksmomente haben, die Sie jetzt noch nicht für möglich halten. Als sie ihre Mutter noch besaßen, dachten sie viel an die gegenwärtigen Tage, da sie sie nicht mehr haben würden. Jetzt dagegen werden sie viel an frühere Tage zurückdenken, als sie sie noch besaßen. Sobald sie sich an die grauenhafte Tatsache gewöhnt haben, für immer in die Vergangenheit zurückgeworfen zu sein, werden sie spüren, wie ihre Mutter ganz sacht zu neuem Leben erwacht, zurückkommt, um ihren Platz einzunehmen, den ungeschmälerten Platz an ihrer Seite. Im Augenblick ist das noch nicht möglich. Verhalten Sie sich regungslos. Warten Sie, bis die rätselhafte Kraft, die Sie zerbrochen, Sie wieder ein wenig aufgerichtet hat. Ich sage ein wenig, da Sie immer einen Rest von Angeschlagenheit zurückbehalten werden. Sagen Sie sich auch, denn es ist ein Trost, es zu wissen, dass man sich niemals trösten wird, dass man sich zunehmend erinnern wird. 1. August 1978. Literatur, das ist, dass ich nicht ohne Schmerzen, ohne an der Wahrheit zu ersticken, all das lesen kann, was Proust in seinen Briefen über die Krankheit, den Mut, den Tod seiner Mutter, seinen Kummer etc. schreibt. 18. August 1978. Warum ertrage ich es nicht mehr zu reisen? Warum will ich die ganze Zeit wie ein verlorenes Kind nach Hause, wo doch Maman nicht mehr ist? Wenn ich immer noch mit Maman spreche, geteilte Rede ist Präsenz, so nicht im Medium des inneren Gesprächs, ich habe nie mit ihr gesprochen, sondern der Lebensweise. Ich versuche im Alltag weiterhin nach ihren Werten zu leben, das Essen ungefähr so zu machen, wie sie es machte, ihre häusliche Ordnung beizubehalten, diese Verbindung von Ethik und Ästhetik, die ihre unvergleichliche Lebensart, ihre Art der Alltagserledigung ausmachte. Nun ist aber diese Personalität der häuslichen Erfahrungswelt auf Reisen nicht zu verwirklichen. Nur zu Hause möglich. Reisen heißt, mich von ihr zu trennen, jetzt noch mehr, da sie nicht mehr da ist, da sie nichts weiter mehr ist als das im Alltag am engsten Vertraute. 18. August 1978. An dem Ort des Zimmers, wo sie krank lag, wo sie gestorben ist und wo ich jetzt wohne, an die Wand, an der das Kopfende ihres Bettes stand, habe ich eine Ikone gehängt, nicht aus Frömmigkeit. Und dort stelle ich immer Blumen auf einen Tisch. Ich will jetzt nicht mehr reisen, damit ich immer da sein kann, damit die Blumen dort niemals welken. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. In der Sonnabendstory hörten wir unter dem Titel Tagebuch der Trauer Rainer Bock mit Auszügen aus den Tagebüchern von Roland Barth.